5. Dialoge trainieren. A. Hören Sie genau zu. Guten Tag. Sind Sie arbeitslos? Wie bitte? Nein, ich bin nicht arbeitslos. Was sind Sie denn von Beruf? Ich bin Arzt, Augenarzt. Und wo arbeiten Sie? Im Krankenhaus? Nein, in einer Praxis. Hier ist meine Visitenkarte. Und was kann ich für Sie tun? Ich bin müde. Ich kann und will nicht mehr arbeiten.